Für die, die gestern nicht hier waren, ich bin Reinhard Hirtler, ich bin Österreicher, bin in Österreich geboren und aufgewachsen, habe vor 37 Jahren bin ich nach England gegangen auf die Bibelschule, habe dort meine liebe Frau Debbie kennengelernt, die sitzt da ganz drüben und steh mal kurz auf, bitte, meine Liebe. Habe dort meine Frau Debbie kennengelernt. Und die ist Amerikanerin, war mit der amerikanischen Luftwaffe in England stationiert, hat dort Jesus kennengelernt, wurde berufen zum Dienst, ging auf die gleiche Bibelschule als ich. Dort haben wir uns dann kennengelernt, der Herr hat uns zusammengeführt. Dann haben wir 86 geheiratet, sind nach Österreich und haben dort Gemeinden gegründet für etwa 20 Jahre. Und dann hat der Herr uns für 10 Jahre nach Amerika geschickt. Und jetzt leben wir seit 5 Jahren in Brasilien. Nächstes Monat ist 5 Jahre. Ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass ich hier sein darf und dem Herrn dienen darf. Etwas Schöneres gibt es nicht. Hier rechts, für die, die hier waren, gibt es einige meiner Bücher, 5 verschiedene Bücher auf Deutsch. Es gibt auch einige T-Shirts, wo drauf steht, lebe ohne Beschränkungen, allerdings auf Englisch, Live Without Limits. Und es gibt auch eine Liste dort mit Kugelschreiber, wenn ihr Interesse habt, Rundbrief zu bekommen von unserer brasilianischen Kinderarbeit in den Waisenhäusern. Etwa alle 4 bis 5 Wochen verschicken wir Rundbriefe auf Englisch und Deutsch. Ihr braucht einfach nur euren Namen einsetzen und E-Mail-Adresse. Heiliger Geist, wie sind wir dir dankbar? Du lehrst uns in alle Wahrheit, du führst uns in die richtige Richtung. Du offenbarst uns die Dinge, die wir niemals verstehen könnten. Oh, wir lieben dich so sehr, Geist Gottes. Wir schätzen dich so sehr. Heiliger Geist, heute wollen wir auf keinen Fall die Stimme eines Menschen hören. Wir wollen deine Stimme hören. Wir öffnen unser Herz, um von dir zu hören, von dir zu lernen, von dir wahrzunehmen. Wir sind bereit, alte, verkrustete Denkmuster loszulassen und unser Denken zu erneuern, damit wir deine Denkmuster in uns aufnehmen können. Heiliger Geist, wir brauchen dringend dich als den Geist der Weisheit und Offenbarung heute Nachmittag. Wir brauchen geöffnete Herzen, damit wir sehen und verstehen können, wer wir wirklich sind und was wir wirklich haben in unserem Herrn Jesus Christus. So, Heiliger Geist, wir vertrauen heute Nachmittag darauf, dass du sprichst, dass du wirkst, dass du Herzen erleuchtest und dass du uns hilfst, auch zu ergreifen und zu erkennen, was du für uns vorbereitet hast. Und Heiliger Geist, wir machen dir ein Versprechen heute Nachmittag. Wir werden keinen Menschen die Ehre geben, sondern nur Jesus Christus allein. Ihn allein werden wir verehren. Danke, wir vertrauen dir, Heiliger Geist, dass du heute Nachmittag hier dein Werk tun wirst. Amen. Das Programm sieht so aus, dass wir jetzt durchgehen bis 16.30 Uhr haben, dann haben wir eine halbe Stunde Pause. Wir werden Zeit nehmen, ich werde mich da vom Heiligen Geist leiten lassen, so gut es geht, auch Zeit nehmen, euch prophetisch zu dienen. Gott verwendet auch meine Frau Debbie sehr viel im Prophetischen, auch meinen geistlichen Sohn Matthäus und seine liebe Frau Isabella. Aber wir werden mal schauen, wie wir da so im Fluss kommen. Wir haben dann am Abend auch noch Zeit. Ich habe gestern begonnen, über den Unterschied zu lernen zwischen dem alten und neuen Bund. Wisst ihr, Jesus erzählt ein Gleichnis von den Weinschläuchen und vom Wein. Alten Wein, neuen Wein, alte Schläuche und vom Kleid. Und Jesus macht eine interessante Aussage. Er sagt, das geht nicht. Denn wenn wir neuen Wein in alte Schläuche geben, dann werden die Schläuche platzen und alles wird verloren werden. Viele Prediger habe ich darüber predigen gehört, die haben versucht, das zu interpretieren, was Jesus wollte mit gemeint hat. Und manche haben gesagt, das Neue, das der Herr tut, kann nicht in alte, verkrustete Systeme hineingehen und Strukturen hineingehen und so weiter und so fort. Aber für mich ist diese Aussage ganz klar, nämlich aus dem Kontext heraus, mit wem Jesus geredet hat und worüber Jesus geredet hat. Jesus hat nicht gesprochen von Gemeindestrukturen und den neuen Dingen. Jesus hat davon gesprochen, von der Mischung des alten Bundes und des neuen Bundes. Die Pharisäer, die haben im alten Bund gelebt, im Gesetz. Jesus kam, um den neuen Bund zu bringen. Und Jesus hat es ganz klar gemacht in diesem Gleichnis, wir können nicht in einer Mischung vom alten Bund und neuen Bund leben. Aber wenn du Kirchengeschichte studierst, inklusive die Geschichte der Freikirchen, dann für etwa 1700 Jahren haben die Christen in einer Mischung zwischen neuen Bund und alten Bund gelebt. Bis heute noch ist es im Leben der Großteil der Christen, und ich bin in über 50 Ländern dieser Welt schon gereist. Ich war in den letzten Jahren auf 5 Kontinenten und habe gepredigt in vielen verschiedenen Gemeinden. Und es gibt fast überall, wo ich hinkomme, ist diese Vermischung zwischen alten und neuen Bund so tief drinnen im Leben der Christen. Ich kann mich erinnern, ich war mal in Polen und da sagte der Pastor, heben wir alle unsere Hände zum Herrn. Und plötzlich ging die ganze Gemeinde, machte so. Aber ich machte so. Denn der Herr ist nicht irgendwo weit weg, der Herr lebt in mir. Christus in uns. Viele Lieder, die wir singen, die drücken eine Vermischung von neuen Bund und alten Bund aus, die wir uns gar nicht bewusst sind, die sind so subtil. Da gibt es viele Lieder, die gute christliche Lieder, die geschrieben wurden, sind, die sind 90% toll und dann werden so alte bündliche Aussagen hinein da geworfen und die hat sicher niemand schlecht gemeint. Die haben das einfach nicht verstanden. Aber ich bin einfach selbst Gott so dankbar, dass er mir Verständnis gegeben hat und immer noch gibt. Unsere Erkenntnis ist ein Stückwerk, das ist ja wichtig, dass wir das auch verstehen. Ich wage mich hier niemals zu behaupten, ich habe alle Erkenntnis. Aber unsere Erkenntnis ist im Stückwerk. Aber das, was ich ihm erkannt habe, ist, wisst ihr, durch den neuen Bund lebt Christus jetzt nicht mehr im Tempel von Menschenhänden gebaut. Er haust in uns. Und hört zu, er fühlt sich da wohl. Sonst wäre er schon längst wieder ausgezogen. Weißt du, dass Christus in dir drinnen ist? Weißt du, dass an jedem Ort, wo du hingehst, Christus ist, weil du dort bist? Ist dir das bewusst? Wir brauchen den Herrn niemals bitten zu kommen. Wisst ihr, warum nicht? Denn in dem Augenblick, wo du den Raum betrittst, ist der Herr hier. Nicht wegen seiner Allgegenwart, sondern einfach, weil du den Raum betreten hast. Der neue Bund ist so einfach. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, in uns. Er lebt jetzt drinnen in uns. Und wenn wir uns diese Wahrheit des neuen Bundes alleine nur bewusst wären, stell dir vor, überall wo du hinkommst, kommt Jesus hin. Überall. Und er hat ein tiefes Verlangen, sich auszudrücken. Das Verlangen in ihm ist so tief, dass er sich durch uns ausdrücken möchte. Und das geht nur, wenn wir wirklich den neuen Bund ergreifen, verstehen, wenn wir die Worte ergreifen in unserem Herzen, es ist vollbracht. Der neue Bund ist komplett, er ist geschaffen, wir brauchen und können und dürfen nichts mehr hinzutun. Wenn wir vermischen alten und neuen Bund, werden wir niemals die Fülle erleben und in der Fülle leben, die Christus für uns vorbereitet hat durch seinen Tod am Kreuz. Und ich habe gestern gezeigt von 1. Mose 15, wie Gott den Bund mit Abraham gemacht hat, der ja unser Vater des Glaubens ist. Und er war ein Bund des Glaubens und wo es ganz klar symbolisch geht, dass Gott durch die zerschnittenen Tierteile hindurchgegangen ist. Das war ja so im Bund. Beide Teile, die den Bund geschlossen hatten, die mussten durch diese Tierteile, die auseinandergeschnitten wurden, in der Mitte, könnt ihr es in 1. Mose 15 nachlesen, die mussten durchgehen, weil die zwei miteinander einen Bund geschlossen haben. Aber in Vers 12 in 1. Mose Kapitel 15, ihr könnt das gerne auch projizieren. 1. Mose 15, Vers 12, da sagt die Bibel, es kam ein tiefer Schlaf über Abraham. Wie konnte Gott mit Abraham einen Bund machen, wenn Abraham schlief? Das ging nicht. Du konntest mit keinem einen Bund machen, der schlief, weil der musste ja in den Bund eingehen. Aber Abraham ging niemals in diesen Bund ein. Und hier sehen wir das Bild des neuen Bundes. Hier sehen wir, dass die Bibel sagt, ein Ofen und eine Feuerflamme, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel sind durch diese zwei Teile hindurchgegangen. Der rauchende Ofen, der war symbolisch für Gott. Die Feuersäule, die vor dem Volk hergezogen ist. Weil immer der Erste, der den Bund initiiert hat, ist durch diese beiden Teile hindurchgegangen. Und die Feuerfackel im Johannes Kapitel 8 sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Das Licht im Griechischen bedeutet eine brennende Fackel. Jesus ging durch die Teile hindurch mit dem Vater und die beiden schlossen einen Bund und inkludierten Abraham. Und die Bibel sagte, an diesem Tag schloss Gott einen Bund mit Abraham. Wie hat er den Bund mit Abraham geschlossen, wenn Abraham in einem tiefen Schlaf war? Durch den Glauben. Nur durch den Glauben. Wie können wir Teil des neuen Bundes werden? Nur durch den Glauben. Da gibt es nichts dazu zu tun. Es ist ein vollbrachtes Werk. Und ich möchte ein bisschen da noch weiter erläutern, was die Bibel da so wunderbar sagt. Schau mal, Johannes 8, Vers 56, da sagt Jesus selbst. Er sagte, Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Das war Johannes Kapitel 8, Vers 56. Und er freute sich. Jetzt habe ich eine Frage an euch, meine lieben Freunde. Und ich werde nicht bewusst versuchen, nicht zu predigen, sondern zu lehren hier. Ich habe eine Frage an euch. Wo sah Abraham den Tag Jesu? Zeig mir eine einzige Bibelstelle, eine einzige, im Leben Abrahams, wo Jesus erwähnt wird. Kennt ihr eine? Ich schon. 1. Mose 15, Vers 17. Die brennende Feuerfackel ging durch die zwei Teile. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die brennende Fackel. Ich bin der. Als Abraham aufwachte, sagte Gott Abraham, der Bund ist bereits geschlossen. Wie ist der Bund geschlossen? Ich habe mit meinem Sohn Jesus den Bund geschlossen. Abraham sah den Tag. Schau mal, was die Bibel im Galaterbrief sagt. Im Galaterbrief Kapitel 3, Vers 8. Galater 3, Vers 8. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus. Was ist die gute Botschaft? Das Evangelium. Indem er sagte, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Gott hat bereits Abraham die gute Botschaft verkündigt. Das Evangelium von Jesus Christus, die gute Nachricht, eigentlich im Urtext heißt es so, die Nachricht, die zu gut ist, um wahr zu sein. Diese gute Nachricht, Freunde, mein Herz ist so, wisst ihr, wenn du den neuen Bund verstanden hast, dann kannst du nichts anderes mehr, als Jesus leidenschaftlich zu lieben. Du willst alles für ihn hingeben, du willst dein Leben für ihn verschwenden, du hast kein Interesse mehr für dich selbst zu leben. Es liegt dir nichts mehr an Ruhm, an Ehre, am Mikrofon, an Bühne, an sonst irgendetwas. Alle diese Dinge, die dir einmal wichtig sind gewesen, die haben keinen Wert mehr in deinem Leben. Das hat am Anfang meine Frau so frustriert, dass es nichts mehr gibt, was mich glücklich machen kann. Nichts. Ich brauche weder Urlaub noch sonst irgendetwas in meinem Leben, um glücklich zu sein. Ich habe einen Bund mit meinem Vater, den er mit Jesus Christus geschlossen hat. Und er hat mich da hinein inkludiert, ohne dass ich etwas dazu getan habe. Ich war tot in Sünden und Übertretungen. Und eines Tages weckte er mich auf durch seinen Geist und sagte, Reinhard, es ist vollbracht. Es ist fertig. Glaube es und nimm es an. Und mir wurde, als ich mein Jesus Leben übergeben habe, das so gepredigt. Errettung ist das Glauben, aber dann beginnt das harte Christenleben. So wurde mir das gepredigt. Dann beginnen die Kämpfe. Dann beginnt das Wüstenleben. Und ich habe Jahre meines Lebens alles Mögliche akzeptiert und hingenommen, weil ich eben etwas gelehrt wurde, was eine Mischung zwischen Alten und Neuen Bund war. Und als ich endlich begonnen habe, den Neuen Bund zu ergreifen, ging ich in diese Ruhe Gottes ein. Wisst ihr, eigentlich müsste ich wahrscheinlich der gestressteste Mann in diesem Raum sein. Wir leben ohne Gehalt und wir müssen jedes Monat dem Herrn für etwa 15.000 Euro vertrauen, um unsere 200 Kinder zu versorgen, abgesehen davon, dass wir auch leben müssen. Ich schlafe gut, ich habe nie einen Gedanken daran, wie die Versorgung kommen könnte, wie sie sein könnte. Ich bin in verschiedenen Ländern dieser Welt als geistlicher Vater über Gemeinden und Netzwerke verantwortlich. Ich betreue viele christliche Gruppen und Gemeinden auf dieser Welt, wo ich Verantwortung mittrage. Es lassen so viele liegen, viele Dinge in meinem Verantwortungsbereich auf meiner Schulter, die mich überhaupt nicht im geringsten irgendwie unter irgendwelchen Druck setzen. Wisst ihr warum? Es ist vollbracht. Die gute Nachricht, die wurde dem Abraham bereits verkündigt. Aber jetzt schaut ihr noch etwas an. Galater Kapitel 3 haben wir gerade gelesen. Schaut ihr mal den 16. Vers an. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft, okay? Dem Abraham wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft. Er spricht nicht, ich habe die Elberfelder, ich glaube, ihr nehmt die Luther, ich lese dann von hier, damit es da keine Ungereimtheiten gibt. Es heißt nicht, und den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen, welcher ist? Die gute Nachricht wurde, sagt uns Galater 3, wem gepredigt? Dem Abraham. Okay? Der Bund, den Gott mit Abraham gemacht, ist der symbolische Bund für den neuen Bund. Der Vater schloss mit dem Jesus den Bund und inkludierte Abraham durch den Glauben. Der neue Bund, der Vater schloss ihn mit Christus und inkludiert uns durch Glauben. Die gute Nachricht wurde Abraham verkündigt. Wem gilt die Verheißung? Den Nachkommen Abrahams Plural oder dem Nachkommen einen, welcher ist? Christus. Der Bund wurde zwischen Vater und Christus gemacht. Wie klarer kann es denn sein? Die Verheißung war nicht Abraham und deinen natürlichen Nachkommen. Die Verheißung war auch nicht Abraham und der Gemeinde, deinen geistlichen Nachkommen. Die Verheißung war Abraham und Christus. Und wir sind in Christus jetzt inkludiert. Und wenn unser Herz das ergreifen kann, denn Christus versagt nicht und der Vater versagt nicht. Und das ist das Außergewöhnlichste und Gewaltigste am neuen Bund, dass der neue Bund nicht mehr von uns abhängt. Der alte Bund ist deswegen so, hat deswegen nicht funktioniert, weil er von Gott und von Menschen abhängig war. Gott schloss den Bund mit dem Volk Israel. Gott war treu, aber das Volk Israel war nicht treu. Das Problem ist in der Sünde, die sündige Natur. Hör mir zu. Der Mensch ist Mensch. Wenn der neue Bund abhängig wäre von Gott und von mir, hätten wir im Grunde genommen das gleiche Problem. Der Reinhard ist immer noch der Reinhard. Du bist immer noch du. Wir sind immer noch Menschen. Und darum hat Gott gesagt, ich löse dieses Problem ein für alle Mal. Ich mache den Bund mit Christus und ich nehme den Gerd und ich sage, Gerd, hör zu. Die Verheißung, die gilt nicht den vielen Nachkommen, die gilt Christus. Und ich nehme dich und ich stecke dich in Christus rein, Gerd. Ich stecke dich in Christus rein. Jetzt bist du in Christus. Dadurch, dass du in Christus bist, hast du Teil des neuen Bundes und er hängt nicht mehr von dir ab. Er hängt von der Treue des Vaters und der Treue des Sohnes Jesus Christus ab. Mein Herz explodiert mir fast in der Brust, wenn ich an diesen Gedanken nur denke. Wie habe ich mich in meinem Leben abgemüht und abgekämpft? Wie habe ich am Anfang meines Dienstes mich abgerackert und mich kaputt gerackert und mich vom Feind in jede Winkel und Ecken schlagen und plagen und jagen lassen? Und bis ich eines Tages erkannt habe, es ist wirklich vollbracht. Ich kann wirklich ruhen im vollkommenen Werk zwischen Vater und Sohn, in dem ich jetzt inkludiert bin. Denn die Verheißung, die gehört einem Samen, nämlich der ist Christus. Und natürlich, wenn wir die Frage stellen, war der alte Bund gut genug, dann ist die Antwort darauf ganz, ganz einfach. Nein, der war nicht gut genug, aus einem simplen Grund, weil der alte Bund vom Menschen abhing. Und darum konnte Gott das Problem nur lösen, dass einen neuen Bund machte, nicht mehr von uns abhängig ist. Wenn wir untreu sind, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn du 1000-mal sagst, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn der Erfolg meines Dienstes von mir abhängig wäre, hätte ich schon längst einen Burnout, einen Herzinfarkt und hätte wahrscheinlich schon 10 Gemeinden kaputt gemacht. Und meine Frau auch. Aber es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Er bleibt ewig und immer treu. Wie oft habe ich versagt? Wie viele Dinge habe ich nicht erkannt? Wie viele Dinge habe ich gedacht? Jetzt habe ich es endlich, die Weisheit. Und dann habe ich gemerkt, du liebe Zeit, ich habe in Wirklichkeit gar nichts erkannt. Wisst ihr, je länger ich mit dem Herrn gehe, ich gehe jetzt über 50 Jahre mit dem Herrn, je länger ich mit dem Herrn gehe, desto mehr verstehe ich, was Paulus im 1. Korinther 8, Vers 1 sagt. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. Je mehr wir glauben, dass wir wissen, desto mehr müssen wir kennen, dass wir im Grunde genommen gar nichts wissen. Je mehr wir glauben, wie gut wir sind, desto mehr müssen wir kennen, dass in Wirklichkeit alles von der Güte unseres Herrn abhängt. Alles hängt von ihm ab. Ich habe vor kurzem, vor voriges Jahr, haben wir ganz viele schwierigen Dinge durchgemacht. Mit unserem Netzwerk, wo wir teil sind in unseren Gemeinden. Da gab es viele Erschütterungen und so weiter und so fort. Einer meiner engsten Freunde seit mehr als 20 Jahren fiel in ganz schlimmes Versagen und der Dienst war ein riesengroßer internationaler Dienst, angesehen weltweit. Alles ging über Nacht kaputt und alles zerbrach und Familie zerbrach. Alles ging einfach kaputt. Und Leute waren schockiert und fertig und tausende Leute waren beeinflusst. Und wisst ihr, ich muss sagen, in all diesen Erschütterungen und drin und drüber, und ich war da mittendrin involviert, weil er ein sehr enger Freund ist und die Familie von mir eng befreundet ist. Und wisst ihr, mitten in diesem ganzen drin, wo ich sehr viel in Fürbitte gestanden bin und gebetet habe, mitten in diesem ganzen Schlamassel drin, wo alle gesagt haben, da gibt es keine Hoffnung, da gibt es kein Zurück, hat mein Herz geschrien, das stimmt alles nicht. Das stimmt alles nicht. Der Herr ist trotzdem noch treu. Monatelang hat es ausgeschaut, es wird immer schlimmer, nicht besser, und bis ich plötzlich letzte Woche eine Message bekam und sagte, es ist die Wiederherstellung im Gang. Freunde, auch wenn wir nicht treu sind, er bleibt treu. Der Bund ist so sicher und garantiert, egal wie oft du daneben haust. Das gibt jetzt uns nicht den Freibrief zu daneben hauen. Leute sagen zu mir, Reinhard, pass auf, wenn du das predigst, du ermutigst die Leute zum Sündigen. Ich werde was vorstellen. Die Bibel sagt, Sünde hat keine Macht über uns, weil wir unter der Gnade sind, nicht unter dem Gesetz. Die Prediger, die versuchen, die Leute durch das Gesetz vom Sündigen abzuhalten, wisst ihr, was die machen? Die schaffen zwei Dinge. Die züchten sich moderne Pharisäer heran, die äußerlich am Sonntag brav da sitzen, aber geheim innen drinnen mit versteckter Sünde kämpfen. Oder das andere ist, dass die Leute eben einfach alles loslassen und sowieso, weil sie sündigen wollen, sündigen. Aber ich möchte dir etwas sagen. Gesetz hält uns niemals von der Sünde ab. Wenn wir den neuen Bund ergreifen und verstehen, dann wollen wir nichts mit Sünde zu tun haben. Wenn du verstehst, wie viel es Jesus gekostet hat, um uns in den neuen Bund hineinzubringen, wenn du verstehst, welches Opfer er gebracht hat, damit ich heute in Ruhe und im Sieg leben kann, willst du mit Sünde nichts auf dem Hut haben. Weil die Konsequenzen der Sünde katastrophal und furchtbar sind. Viele Christen versuchen nicht zu sündigen, weil sie Angst haben, Gott straft sie für die Sünde. Gott wird dich niemals für irgendeine Sünde strafen. Daran stören sich so viele Menschen, wenn ich es sage. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden haben. Gott wird nicht zwei Menschen für die gleiche Sünde strafen, mich und Jesus. Ja, aber dann kann ich eh sündigen. Ja, wenn du willst, kannst du. Nur die Konsequenzen werden so furchtbar sein, dass es dein Leben zerstören wird. Welcher Mensch will sein Leben selbst zerstören durch die Sünde? Das ergibt nicht einmal einen Sinn. Gott züchtigt die Kinder, die er liebt. Aber strafen tut er sie nicht, weil gestraft hat der Christus für meine Sünden. Und wisst ihr, wenn wir diese Wahrheiten erkennen, dann kommen wir in diese Freiheit hinein, von der Paulus schreibt in Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat Christus euch befreit, wandelt darin, gebt aber nicht Raum dem Fleisch. Und wenn wir erkennen, wie gewaltig und wie sicher und wie felsenfest dieser Bund ist. Was ist ein Bund? Ich habe gestern erklärt, den Unterschied zwischen Bund und Vertrag. Ein Bund ist eine Vereinbarung zwischen zwei Personen, wo ganz genau festgelegt wird, wie sie miteinander umgehen müssen. In meinem Kapitel über den neuen Bund habe ich, soweit ich mich erinnern kann, ein Kapitel drinnen, in meinem Buch über den neuen Bund. Ich glaube, das ist ein Kapitel. Ich weiß nicht, wie es aufs Deutsch übersetzt wurde. Ich habe mein Buch auf Deutsch noch gar nicht selbst gelesen. Ich habe es auf Englisch geschrieben. Aber da gibt es ein Kapitel, das heißt so ähnlich, der neue Bund ist größer als die Gnade. Da gibt es auch so viele Leute, die haben solche Probleme damit. Ich werde dir das erklären. Gnade ist kein neutestamentlicher Ausdruck. Hast du das gewusst? Gnade wird bereits im Alten Testament erwähnt. Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Gnade ist ein freies Geschenk von Gott. Gott kann Gnade geben, aber wenn Gott will, kann er Gnade zurück. Er kann die Gnade enthalten. Mose fand Gnade in den Augen des Herrn. Ging Mose in das verheißene Land ein? Ja oder nein? Nein. Wie denn, wenn er Gnade vor Gott fand? Die Bibel sagt in 2. Mose, ich glaube, es ist Kapitel 32 oder 33, dass Mose Gnade vor Gott fand. Er ging aber nicht ins verheißene Land ein. Weil Gott kann Gnade geben, aber da er Gott ist, kann er Gnade nehmen. Aber jetzt hört zu, Gott kann den neuen Bund nicht brechen. Nicht, weil er das die Möglichkeit nicht hat, sondern weil er Gott ist. Ich erkläre das euch ganz simpel. Der Bund ist ein Bund, den zwei Menschen miteinander eingehen, und in dem Fall Gott und Christus, oder zwei Personen, nicht Menschen, zwei Personen miteinander eingehen, der festlegt, wie sie miteinander umgehen müssen. Im neuen Bund hat Gott festgelegt, dass es ein ewiger Bund ist, ein ewiger Bund, der unwiderruflich ist. Gott kann mich jetzt, wenn ich durch den Glauben Teil des neuen Bundes bin, er kann mich nur mehr behandeln gemäß dem, der ich in Christus bin. Und das ist zu gewaltig, es überhaupt mit Worten zu beschreiben. Das kann uns nur der Heilige Geist offenbaren. Gott hat sich gebunden an mich, schwachen Menschen, durch Christus. Wenn ich in den Glauben an Christus komme, dann kann Gott nicht mehr machen, was er will mit mir. Er könnte es, weil er Gott ist und souverän ist. Aber er hat sich gebunden, er hat sich entschieden, mir sein Wort zu geben, mir zu versprechen, dass sein ewiger Bund niemals von mir weichen wird. Schau, wie er das beschreibt in Jesaja Kapitel 54. Wir kennen ja Jesaja 53 sehr gut, von der Kreuzigung, wo beschrieben wird, was Jesus alles tun wird am Kreuz für uns. Und dann macht er weiter in Jesaja Kapitel 54. Vers 9. Wie die Tage Noahs gilt mir dies, als ich schwor, dass die Wasser Noahs die Erde nicht mehr überfluten sollten, so habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Gott hat's geschworen. Schau mal den nächsten Vers, Vers 10. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Dieser Bund wird niemals vergehen, denn es ist ein ewiger Bund. Und da dieser Bund ein ewiger Bund ist, an dem sich Gott mit mir gebunden hat, und da dieser Bund nicht von mir abhängt und von meiner Leistung, sondern von Jesus Christus abhängt, ist dieser Bund so absolut. Schau mal Hebräer Kapitel 7, Vers 22 an. Ihr seid da hinten die Allerbesten. Da gibt es Gemeinden, wo ich predige, da muss ich 5 Minuten warten, bis sie eine Bibelstelle finden. Ihr seid absolut top. Hebräer 7, Vers 22, du hast ein gutes Team, Gerd. Ganz ein gutes Team. Schau mal hier. Hier spricht es vom neuen Bund. Der Hebräerbrief vergleicht den alten und den neuen Bund. So ist Jesus Bürger eines viel besseren Bundes geworden. Ich habe eine Frage an euch. Ihr könnt ruhig mit mir mitreden, zurückantworten. Frage: Wer ist der Bürger des neuen Bundes? Du oder Jesus? Bist du nicht froh darüber? Bist du nicht froh? Im alten Bund hättest du müssen immer schön brav sein. Im neuen Bund musste Jesus gehorchen. Er gehorchte und durch seinen Gehorsam darf ich Teil des Bundes sein. Wie gewaltig ist dieser Gedanke? Wie gewaltig ist dieser Gedanke, dass hier nicht steht, so ist Jesus der Bürger eines viel besseren Bundes geworden, wenn der Reinhard immer schön brav Gott gehorcht. Puh, das wäre schön, aber anstrengend. Aber hier steht einfach, der Bürger, die Garantie dieses besseren Bundes heißt Jesus. Ich kann niemals verstehen, wenn ein Christ den neuen Bund verstanden hat, wie der nicht leidenschaftlich in Jesus verliebt ist. Das kann ich nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, wie ein Mensch, der den neuen Bund verstanden hat, nur eine Sekunde seines Lebens für sich selbst noch leben möchte. Das geht in meinen Kopf nicht hinein. Denn Jesus hat alles gegeben, damit ich jetzt Teil eines besseren Bundes sein kann. Er verbürgt sich dafür. Er ist die Garantie. Ich bin's nicht. Und derjenige, der Bürger des besseren Bundes ist, hat bereits gerufen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Reinhard, entspann dich. Du darfst ruhen in meinem Bund, in meiner Gnade, in meiner Güte, in meiner Liebe, die ich für dich habe. Der Hauptunterschied zwischen altem Bund ist eigentlich ganz einfach. Der alte Bund ist von dir abgehängt, wie sagt man das auf Deutsch? War von dir, danke. Der alte Bund war von dir abhängig, der neue Bund ist von Christus abhängig und von dir nur im Glauben. Im Glauben kommst du in diesen neuen Bund hinein, indem du im Glauben in Christus bist. Jetzt gibt es solche Schlüsselwörter, die wir unbedingt ergreifen müssen, damit wir den neuen Bund wirklich erleben können, leben können, auch praktisch ergreifen können. Ich habe mir vorgenommen, dass ich möchte gerne heuer 2 Bücher schreiben. Eines, das mich so sehr schon längere Zeit beschäftigt. Nämlich das, was war tatsächlich bereits uns gehört, aber kaum jemand erlebt. Wisst ihr, es ist ja, wenn ich studiere, was mir durch den neuen Bund bereits gehört, was bereits mein ist, was mir Gott nicht mehr geben braucht, was bereits meines ist und was eigentlich ganz wenige Christen auch erleben, dann macht mich das irgendwie traurig. Das hat mich traurig gemacht. So habe ich begonnen, das Wort Gottes intensiv zu studieren. Was gehört uns bereits und wie können wir das auch erleben? Wie kann das praktisch meins werden? Weil sonst hilft mir das ja nichts, wenn es einfach in der Bibel steht, aber nicht erlebbar ist für mich. Das ist so, wie wenn ich dir 1 Million Euro auf dein Konto überweise, aber du weißt nichts davon. Oder wenn du da weißt, hast du keine Ahnung, wie du das Geld abheben sollst. Du lebst weiterhin arm, obwohl du Millionär bist. Und so ist es im Leben vieler Christen. Die leben als Bettler, wenn sie in Wirklichkeit Millionäre sind. Wenn sie in Wirklichkeit Kinder des Allerhöchsten sind. Und wenn wir wirklich den neuen Bund praktisch erleben wollen, wenn wir in dem neuen Bund wandeln wollen, wenn wir auch erleben wollen im täglichen Leben, dass der Bund auch funktioniert in unserem Leben, dann müssen wir lernen auf Schlüsselwörter wie in Christus, durch Christus, in ihm, durch ihn. Wir müssen lernen, diese Bibelstellen zu verstehen, mit unserem Herzen zu ergreifen und im Glauben anzunehmen. Denn was ist geschehen durch den neuen Bund? Durch den neuen Bund bin ich in Christus hineingekommen. Ich erkläre euch das in einem einfachen, praktischen Beispiel. Vor 32 Jahren habe ich geheiratet. Nachdem wir geheiratet haben, gab es eine Änderung. Debbie hieß vorher Debbie Hill. Nach unserer Hochzeit hieß sie Debbie Hirtler. Ihr Name wurde geändert. Wisst ihr, wenn Jesus sagt, was ihr bittet in meinem Namen, das wird euch geschehen, hat Jesus nicht gemeint, dass wir am Ende eines Gebets eine religiöse Zauberformel anwenden sollen und am Ende unseres Gebets dazu fügen sollen, in Jesu Namen Amen. Das hat er nicht gemeint. Diese Worte kannst du verwenden, die sind total gut. Aber die Bedeutung ist nicht, einfach Worte zu verwenden. Die Bedeutung ist, zu glauben, dass wir jetzt in Christus sind und dadurch wir in Christus sind, wurde sein Name zu unserem Namen und haben wir das Recht vom Vater her, als Christus zu stehen, als Söhne des Allmächtigen. Die Bibel sagt, er hat sich nicht geschämt, uns Brüder zu nennen. Er ist durch den neuen Bund zu unserem Bruder geworden. Ich kann mich erinnern, als ich zur Bank ging und ich sagte damals zur Bank, ich hatte mein Konto, die Kontonummer, das kann ich mich noch gut erinnern, 32 Jahre, war 66837 bei der Raiffeisen Bank in Bruck an der Mur in Österreich. Und ich ging zur Bank dorthin und ich sagte, hier ist mein Ehe, wie sagt man das schön auf Deutsch, die Eheurkunde, Heiratsurkunde, danke, hier ist meine Heiratsurkunde, meine Frau ist hier, ich habe sie geheiratet, sie heißt jetzt Deborah Hirtler. Ich habe gesagt, bitte geben Sie diesen Namen auf dem Konto dazu. Zu meinem Konto. Ihren Namen jetzt dazu. Als Debbie das nächste Mal auf die Bank ging, da brauchte Debbie nicht sagen, hallo bitte, im Namen von Reinhard Hirtler möchte ich gerne 500, damals war noch österreichische Schilling, möchte ich gerne 500 österreichische Schilling haben. Debbie kam rein und sagte, 66837, 500 Schilling bitte. Warum? Sie war jetzt Hirtler, sie war in mir. Die Bibel sagt in 2. Korinther, ich glaube, es ist 2. Korinther 3, wenn ich mich nicht täusche, sagt die Bibel Folgendes. Die dem Herrn angehören, sind ein Geist mit ihm. Jesus und du sind nicht mehr zwei. Weißt du das? Diese Wahrheiten, die sind so tief, aber so einfach und so gewaltig. Die dem Herrn angehören, die sind ein Geist mit ihm. Du und Christus seid eins. Und hör zu, der Teufel weiß es, Gott weiß es, aber die Christen wissen es nicht. Der Teufel, wir haben Epheser 6 so sehr missverstanden vom geistlichen Kampf, so sehr missverstanden. Wenn du liest vom geistlichen Kampf, steht Folgendes. Epheser 6, Vers 10. Werdet stark im Herrn und in der Kraft seiner Stärke. Darum zieht an die ganzen Waffenrüstung Gottes, denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte, Gewaltigen und Fürstentümer in der himmlischen Welt. Und dann sagt er Folgendes. Er sagt, wir sollen anziehen die ganze Waffenrüstung Gottes, damit wir gegen was stehen? Gegen die Listen des Feindes. Das Wort gegen die Listen des Feindes im Originalgriechischen heißt gegen seine Tricks, gegen seine Verführungen. Die Waffe, die der Teufel gegen Christen hat, sind Tricks. Paulus sagt es so im 2. Korinther 11, Vers 3. Da sagt Paulus so, ich denke, es ist 2. Korinther 11, Vers 3, schauen wir mal nach. Da sagt Paulus, ich fürchte, dass die Schlange, wie sie Eva in ihrer List verführt hat, 2. Korinther 11, Vers 3, ja genau. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List. Mit ihrer List. Der geistige Kampf ist gegen die List des Feindes. Gegen den Trick. Gegen die Verblendung. Gegen die Lügen. Er ist der Vater der Lügen. Er will dir ständig weismachen, dass du nicht der in Christus bist, der Christus sagt, dass du bist. Er will uns ständig weismachen, dass der neue Bund nicht so garantiert ist, wie er wirklich ist. Schau. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange, die Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden. Von was abgewendet werden? Von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Das Wort Einfalt bedeutet das Wort Einfachheit. Der neue Bund ist so einfach. Ich bin in Christus und in Christus bin ich eine neue Schöpfung. In Christus bin ich Teil des neuen Bundes. In Christus bin ich jetzt eins mit ihm. Und wenn ich vom Vater stehe, dann schaut der Vater auf mich und sagt, Reinhard, warum willst du jetzt 100.000 für das Waisenhaus? Und wenn ich sagte, Gott, ich will es, weil die Kinder so arm sind und weil sie es brauchen und schau auf meinen Glauben und ich habe jetzt gefastet und gebetet, dann sagt der Vater, ja, dann streng dich weiter an, das genügt nämlich nicht. So wird der Scheck in der Bank des Himmels nicht eingelöst. Und dann kämpfen wir und fasten wir und beten wir und mühen wir und ringen wir und kämpfen wir und das Christenleben wird anstrengend und schwierig und müde. Aber wir können vom Vater kommen und sagen, Vater, ich danke dir für die 100.000, die ich jetzt für das Waisenhaus brauche und die bereits mir gehören. Und der Vater sagt, warum denn? Und ich sage, weil ich in Christus bin. Und der Vater sagt, zu Christus kann ich nicht Nein sagen. Okay, ich gebe sie dir gleich auf den Konto. Das hört sich so verrückt an, ist aber, es funktioniert. Wisst ihr, ich habe den neuen Bund 20 Jahre nicht gepredigt, bevor ich ihn nicht praktiziert habe. Ihr könnt meine Frau fragen. Ich habe das gelebt und praktiziert und ich habe gesagt, ich predige das nicht, weil das hört sich zu einfach und zu verrückt und zu radikal an. Die Christen werden mich rausschmeißen aus den Gemeinden. Ich lebe es mal. Und dann kann ich sagen, ich habe das schon jahrelang praktiziert. Es funktioniert wirklich. Es funktioniert wirklich. Mein Herz ist zu voll einfach, um euch etwas Nettes, Schönes zu predigen. Der Feind will uns immer abwenden von der Einfachkeit. Von der Lauterkeit gegenüber Christus. Christus hat gesagt, es ist vollbracht. Christus hat gesagt, Reinhard, du bist Teil von mir. Christus hat gesagt, ich bin genug. Christus hat gesagt, ich bin deine Weisheit, ich bin deine Heilung, ich bin deine Kraft. Christus hat gesagt, du bist jetzt Teil von mir, denn weil du in mir bist, bist du ein Geist mit mir. Und wenn du vom Vater stehst, stehst du als der, der in Christus ist. Darum, sag deine Gebete gerne im Namen Jesus, solange du dich überzeugt bist, was das bedeutet. Wenn du überzeugt bist, dass das ist keine Formel, sondern das ist eine Wahrheit. Ich bin in Christus, darum kann ich in seinem Namen zum Vater kommen. Genauso wie die Debbie ist in mir, darum ist sie die Hirtler. So bin ich eins mit meinem Jesus. Das ist für mich zu tief. So tief, aber so ergriff in meinem Herzen, dass Jesus diesen verkorksten kleinen Österreicher nimmt und sagt, ich mach dich eins mit mir, Reinhard. Ich mach dich eins mit mir. Und ich habe jahrelang gesagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein, bin ich nicht würdig, das habe ich mir nicht verdient und habe mir angestrengt, irgendwas noch zu verdienen bei Gott. Und irgendwann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich lasse das alles los. Der neue Bund hängt von ihm ab. Darum müssen wir immer wieder sehen, was ist es, was wir in ihm haben? Was ist es, wer wir in ihm sind? Wo sind diese Bibelversen, die davon sprechen? In ihm, durch ihn, in Christus, durch Christus. Du bist eins mit ihm. Ich bin so 100% überzeugt, dass Religiosität und Religion eine Erfindung von Satan selbst ist. Heute sind zwei Leute schon auf mich zugekommen. Wer ist der Dieb? Ich habe schon nachgeschaut, der Dieb in Johannes 10. Wisst ihr, was interessant ist? Der Mann, beide haben gesagt, das ist ja ganz logisch, dass das nicht der Teufel ist. Wir haben das sofort gesehen. Jesus hat Folgendes gesagt: Alle, die vor mir gekommen sind, die waren Räuber und Diebe. Jesus sprach nie von einem Dieb. Wie wir da den Teufel hineingelesen haben, ist mir nicht klar. Obwohl ich sie selbst gepredigt habe, ich euch gesagt. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir vor mehr als 20 Jahren gesessen sind beim Tisch und ich Debbie das gesagt hat. Ich habe denen gestern erzählt, meine liebe Debbie, wie so gerne du das von mir herausfinden wolltest und es der Heilige Geist auch dir geoffenbart hat. Alle, die vor mir gekommen sind, wovon spricht Jesus? Alle, er hat zu den Pharisäern geredet. Ihr alle, die ihr den alten Bund lehrt, ihr alle, die ihr das Gesetz lehrt, ihr alle, die ihr nicht durch mich kommt, sagt Christus, jeder, der nicht durch mich zu den Schafen kommt, ist ein Dieb und ein Räuber. Christus, die Tür, Christus, der neue Bund. Jeder, der nicht den neuen Bund predigt, ist ein Dieb und ein Räuber. Warum? Er beraubt die Schafe vom Sieg in Christus, von der Freiheit in Christus, von dem Heil in Christus, von allem, was uns in Christus gehört. Ich muss bekennen, ich war auch ein Dieb. Weil ich nicht erkannt habe, wie toll und gewaltig und herrlich dieser neue Bund ist. Aber ich sage euch was, der Herr ist dabei, eine Gemeinde zuzurüsten, die den neuen Bund liebt, den neuen Bund versteht, den neuen Bund erkannt hat und im neuen Bund wandelt. Und Deutschland wird noch schauen, was alles auf Deutschland zukommt. Wenn die Braut Christus herrlich, strahlend durch Deutschland marschiert und sagt, es gibt eine Hoffnung und es gibt eine Zukunft. Wir wissen das, weil wir es selbst in unserem eigenen Leben erlebt und erfahren haben. Hier möchte ich ein Thema aufgreifen, das für mich so klar geworden ist im Verständnis der Bibel. Und zwar ist der Unterschied zwischen Verheißungen und ich nenne das Fakten Gottes. Jetzt, wenn du dich sagst, wo stehen in der Bibel die Fakten Gottes, dann findest du dieses Wort Fakten Gottes, das findest du nicht in der Bibel. Keine Angst, ich werde nichts predigen, was nicht klar in der Bibel fundiert ist. Aber wisst ihr, wenn wir den neuen Bund verstehen, dann lernen wir zu erkennen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Fakten Gottes und Verheißungen. Beides sind toll und wichtig. Die Verheißungen Gottes sind ganz gut, die sind dir wichtig. Aber ich werde euch den Unterschied so einfach und bildlich darstellen. Warum es wichtig ist, diesen Unterschied zu erkennen, ist folgendermaßen. Nämlich die Verheißungen Gottes, die erlangen und erleben wir anders als die Fakten Gottes. Ein Fakt Gottes ist etwas, was mir nicht gegeben wird, sondern was mir gegeben wurde. Ich erkläre euch das, damit ihr es ganz einfach verstehen könnt. Wenn ich euch heute Abend verspreche, wenn ich sage, Bill Gates hat mir sein gesamtes Vermögen überschrieben. Sein gesamtes Vermögen ist, ich weiß nicht, zweit- oder drittreichster Mann der Welt. Wird ihn immer am überholen. Ich glaube, er war einmal der Reichste. Heute, glaube ich, ist Hartmut der Reichste. Und Bill ist, glaube ich, an zweiter Stelle. So ähnlich, oder? War das doch? Das ist einer der reichsten Männer der Welt, Bill Gates, und er hat mir sein gesamtes Vermögen überschrieben. Und ich sage euch heute Abend, Bill Gates hat mir das gesamte Vermögen überschrieben. Da ich euch alle so sehr liebe in Liechtenstein, ich werde euch allen 1 Million Euro schenken. Das sage ich euch. Mehr nicht. Gern. Mehr nicht. Wann ich es euch schenken werde, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur euch gesagt, ich werde es schenken. Wann? Das weiß nicht. Ich habe euch die Versprechung gegeben. Ihr müsst mir vertrauen, dass ich das tun werde und ihr müsst warten, bis ich mein Versprechen einlöse, dass ihr das bekommt. Dann wird es auch geschehen. Das sind Verheißungen. Gott hat uns in der Bibel viele Verheißungen gegeben. Es gab einen kanadischen Professor, der hat einmal alle Verheißungen Gottes in der Bibel gezählt und er hat 7487 Verheißungen Gottes gezählt. Das sind viele Verheißungen. Alle Verheißungen, sagt die Bibel in 2. Korinther 1, Vers 20, die sind Ja und Amen in Christus. Das heißt, in Jesus Christus kannst du 7487 Verheißungen dir nehmen, die kannst du dir im Glauben einfordern, die gehören dir. Aber da gibt es eine besondere Art und Weise, wie wir diese Verheißungen erlangen. Hebräer 6, Vers 12, bitte, wenn ihr mir das hinaufgeben könnt. Hebräer 6, Vers 12 zeigt uns, wie wir die Verheißungen Gottes erlangen. Jeder von uns in diesem Raum hat bestimmt Verheißungen. Wir haben Verheißungen von der Bibel bekommen, wir haben Verheißungen durch prophetische Worte bekommen, wir haben viele Verheißungen, die sind toll. Ich habe auch Verheißungen, an denen ich festhalte, die lasse ich nicht los. Schau mal, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch den Glauben und die Geduld, ein besseres Wort eigentlich vom original Griechischen her, wie Geduld wäre ausharren, die durch den Glauben und Ausharren die Verheißung ererben. Wenn du die Verheißungen, die Gott dir gegeben hast, erleben willst, brauchst du drei Dinge. Erstens, du darfst nicht faul werden oder träge. Wenn du faul wirst, wenn du träge wirst und irgendwann einmal sagst, ah, jetzt habe ich schon 10 Jahre lang gewartet auf die Verheißung, ich habe das satt, ich habe das satt, ich will nicht mehr, wer weiß, ob Gott das wirklich erfüllt, ich bin das so müde, ach, ich lasse das einfach los. Dann wirst du die Verheißung nicht ererben. Die Bibel sagt das klipp und klar. Das heißt, du darfst nicht faul werden, sondern du musst Glauben haben und ausharren oder Geduld. Drei Dinge. Wenn du diese drei Dinge schön in deinem Leben integrierst, dann wirst du die Verheißungen erleben. Wann, das weiß Gott. Ob es nächstes Jahr ist oder im 2025 oder im 2030, das weiß kein Prophet. Das weiß Gott. Erfüllen werden sie sich, wenn du diese drei Dinge in deinem Leben integrierst. Das Problem ist jetzt folgendes. Da viele Christen den neuen Bund nicht verstanden haben, nicht wirklich ergriffen haben, haben sie nicht den Unterschied erkannt zwischen Gottfakten und Verheißungen. Und ich erkläre euch Gottfakten, keine Sorge. Da sie den Unterschied nicht verstanden haben, haben sie Gottfakten behandelt, als ob sie Verheißungen wären. Das heißt, sie sind nicht träge, sie sind eifrig, sie haben Ausdauer, sie haben Glauben, aber diese Gottfakten erleben sie in ihrem Leben nicht. Die Zeit zieht sich hin, dann werden sie müde, dann werden sie einfach so K.O., dann können sie es nicht mehr schaffen, dann haben sie es einfach, sie haben die Kraft nicht mehr noch daran festzuhalten und irgendwann einmal gehen sie kaputt daran. Warum? Weil Gottfakten können nicht durch Glauben und Ausharren erlangt werden. Gottfakten, die können nur durch nehmenden Glauben in unserem Leben erlebt werden. Und das ist das, was wir uns oder was viele von uns sich oft so schwer tun, weil wir die Kraft und die Einfachheit und die gewaltige Dimension des neuen Bundes nicht wirklich erkannt haben. Wie kann man die Gottfakten erleben? Die Gottfakten, die werden in deinem Leben sich nicht manifestieren durch Glauben und Ausharren, sondern durch nehmenden Glauben. Ich denke, ich habe euch das im November schon erzählt. Ich hatte ein einschneidendes Erlebnis mit Gott im Oktober 2016. Ich war da unterwegs in einem anderen Land und Gott weckte mich mitten in der Nacht auf. Seine Gegenwart war so real, so spürbar, so greifbar. Und ich ging sofort aus dem Zimmer rauf, wo wir geschlafen haben, Debbie und ich, und machte die Tür zu, damit die Debbie weiter schlafen kann. Und ging dann in den Nebenraum und ich sagte, Herr, ich weiß, das bist du. Was willst du von mir? Was willst du mir sagen? Was willst du mich lehren? Was willst du? Was willst du? Du willst etwas von mir. Und Gott, der Vater, sprach zu mir so klar, die Stimme war, ich weiß nicht, wie ich euch das beschreiben soll. Kennt ihr das Erlebnis? Ich weiß nicht, wie viele von euch die hörbare Stimme Gottes schon gehört haben. Ich nicht oft, erst zweimal. Aber da gibt es etwas zwischen der hörbaren Stimme Gottes und der fast hörbaren Stimme Gottes. Wir wissen ja, wenn Gott zu unserem Geist redet, wie wir das vernehmen. Aber da gibt es, ich kann das nicht beschreiben, da gibt es was zwischendrin. Du kannst es wirklich fast hören, aber doch nicht ganz hören mit den eigenen natürlichen Ohren, aber doch fast hören. Es ist so stark und so krass. Und so war das in dem Abend auch, in der Nacht auch. Und Gott sagte zu mir, Reinhard, eine der größten Traurigkeiten meines Herzens ist der Mangel an nehmendem Glauben im Leben meiner Kinder. Und ich spürte eine Trauer im Herzen meines Vaters im Himmel. Eine richtige Trauer. Und ich sagte, Vater, warum macht dich das so traurig? Der Mangel an nehmendem Glauben. Und der Vater sagte zu mir, denn wenn meine Kinder nicht im nehmenden Glauben nehmen, dann ist es so, als ob sie ans Kreuz hinzutreten würden, wo mein Sohn einen so hohen Preis bezahlt hat und gelitten hat für sie, als ob sie ans Kreuz hinzutreten würden, ihm ins Gesicht spucken würden, ihn ohrfeigen würden und sagen, ich glaube nicht, wofür du für mich bezahlt hast. Und das tut mir so weh. Und ich spürte den Schmerz Gottes und plötzlich wurde mir bewusst, wie oft ich das gemacht habe. Und dann sagte ich zum Vater, ich sage, Vater, aber was ist nehmender Glaube? Erklär mir denn bitte. Und der Vater sagte zu mir, Reinhard, nehmender Glaube ist Glaube, der aufhört, für Dinge zu bitten, die ich klipp und klar im Wort geschrieben habe, dass ich sie bereits gegeben habe. Der aufhört dafür zu bitten, der einfach beginnt, Danke zu sagen, es im Herzen anzunehmen und beginnt danach zu handeln. Und dann plötzlich habe ich gesagt, ja, aber Herr, erklär mir das, hilf mir das zu leben, zeig mir das. Und ich habe begonnen, die Bibel durchzustudieren. Da gibt es so viel, was uns durch den neuen Bund geschenkt wurde, nicht verheißen wurde, geschenkt wurde. Und die Verheißungen, die kriegen wir durch Glauben und Ausharren und nicht träge werden. Aber die Gottfakten, die Dinge, die uns gegeben wurden, die bereits auf unser geistiges Konto gut geschrieben wurden, die kannst du nicht erlangen durch Bitten und Glauben und Ausharren und nicht träge werden. Die kannst du nur erlangen, indem du im nehmenden Glauben lebst. Das heißt, du hörst auf Gott, um diese Dinge zu bitten. Du fangst einfach an, ihm zu danken. Danke, Herr, danke, danke, danke. Und dann beginnst du im Herzen zu glauben und beginnst du danach zu handeln, als ob es eine absolute Wahrheit ist, weil es nämlich wirklich eine Wahrheit ist. Und als ich begonnen habe, mein Leben so umzustellen, das war am Anfang sehr kompliziert, weil ich habe es selbst in meinem eigenen Leben erkannt, wie ich Gott Fakten als Verheißungen behandelt habe. Wie ich Dinge, die klipp und klar geschrieben wurden, dass sie mir gehören. Wie ich um diese Dinge Gott gebeten habe, sie mir zu schenken und geglaubt habe und gekämpft habe und ausgeharrt habe, aber sie haben sich nie manifestiert. Zum Beispiel, ich gebe euch nur ein Beispiel. Ich werde euch das ganz gleich sagen. Nach der Pause werde ich lehren. Ihr werdet von mir heute Nachmittag ein Werkzeug in die Hand bekommen, das ihr praktisch anwenden könnt und ich spreche euch mit Geld zurück Garantie, dass wenn das nicht funktioniert, jetzt, ich sage euch nur kurz was, kurz zwei Zeugnisse. Ich war im November, ja, in Polen. Da hatten wir eine große, war das im November, wo ihr dort wart? Genau, im November war ich in Polen. War eine tolle Zeit, ha? Da kam ein junger Mann auf mich zu, den kenne ich seit 10 Jahren oder mehr. Er kam auf mich zu und ich sagte, Angie, bist du das? Er sagt, hallo Reinhard. Ich sagte, Moment, ich war im Mai hier, jetzt ist November, was ist los mit dir? Der hat gesagt, Reinhard, ich habe in 3 Monaten 35 Kilo abgenommen. 35 Kilo in 3 Monaten. Ich habe zu ihm gesagt, wie? Er hat gesagt, ich habe das, was du mich im Mai gelehrt hast, über Gottfakten und Verheißungen in meinem Leben angewendet. Und ich habe mühelos, hörst du? Mühelos, in 3 Monaten 35 Kilo abgenommen. Ich habe gesagt, komm her, das Zeugnis will ich gleich aufnehmen. Wir haben das Zeugnis gefilmt und aufgenommen. Der ist heute schlank und rank und fit. Ich habe eine andere Frau in Polen. Die Dame kam zu mir und die sagte, Reinhard. Sie drückte mir den Brief in die Hand. Sie sagt, lies diesen Brief. Ich weiß, du hast nicht Zeit, dass wir reden. Alle wollen mit dir reden. Du musst 7-mal predigen im Wochenende. Ich weiß, ich will das gar nicht. Nimm den Brief, wann immer du Zeit hast, lese ihn. Ich habe gesagt, okay, ich stecke den in meine Tasche. Es war am Anfang meines 3-tägigen Besuchs in Polen. Sonntagabend, nachdem alles vorbei war, saß ich im Auto meines geistlichen Sohnes Reini. Wir fuhren zu ihm nach Hause und ich saß im Rücksitz, seine Frau saß vorne und ich machte diesen Brief auf und ich habe den Brief heute noch, liegt in meiner Schublade und ich heulte und heulte und heulte und heulte. Sie schrieb mir Folgendes, ich wünschte, ich hätte mitgebracht, könnte ich Ihnen vorlesen. Sie schrieb mir Folgendes, sie sagt, Reinhard, wir konnten keine Kinder bekommen. 6 Jahre lang haben wir alles probiert, alles. Alle Ärzte haben gesagt, niemals werde die eigene Kinder haben, niemals. Dann war ich bei dem Training, das du gemacht hast hier in Polen und ich habe gehört, was du gelehrt hast über die Gottfakten und die Verheißungen. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, 6 Jahre lang haben wir gefastet, 6 Jahre lang haben wir gebetet, 6 Jahre lang haben wir alle unsere christlichen Freunde gebeten, um in die Fürbitte zu gehen, dass Gott uns Kinder schenkt. Mein Herz ist müde, mein Herz ist traurig, ich kann nicht mehr. Wir werden Gott um nichts mehr bitten. Wir werden genau die Gottfakten annehmen im Glaubenden, im nehmenden Glauben, so wie Reinhard uns das gelehrt hat. Sie hat ihrem Mann gesagt, es gibt keine Bitte mehr, um Kinder zu bekommen von Gott. Sie hat die Gottfakten ergriffen im Herzen und sie hat das, wie ich euch das auch heute noch lehren werde, genau das umgesetzt. Sie hat mir einen Brief geschrieben. Reinhard, nach 2 Wochen habe ich zu meinem Mann gesagt, ich weiß, ich bin schwanger. Bitte lass mich einen Schwangerschaftstest machen. Er sagt, okay, ich mache dir den Schwangerschaftstest. Und heute haben wir ein wunderbares kleines Mädchen. Ich könnte ein Buch schreiben, nur über Zeugnisse, die Menschen mir gegeben haben, geschrieben haben, ge-emailt haben, über WhatsApp geschickt haben. Zeugnis über Zeugnis über Zeugnis über Zeugnis. Wo Menschen mir geschrieben haben, Reinhard, ich war so müde, weil ich habe nicht verstanden, dass Gottes Fakten und Gottes Verheißungen nicht auf die gleiche Art und Weise erlebt werden können. Danke, dass du mich das gelehrt hast. Und sie haben Wunder erlebt, Ehen wiederhergestellt. Körper geheilt. Ich weiß nicht, ihr könnt Debbie fragen. Wahrscheinlich sind es hunderte Frauen, die keine Kinder bekommen haben, für die wir gebetet haben, die Kinder haben heute. Ha, Debbie? Sind sicher hunderte. Die Wunder, die wir erleben, wöchentlich, die sind erstaunlich. Wisst ihr warum? Weil wenn wir ergreifen, dass der neue Bund eine vollendete Sache ist und dass es da Gottes Fakten gibt, die können nur im nehmenden Glauben Teil unseres Lebens werden. Weißt du, was aufhört? Diese Müdigkeit. Das ist das Erste, was mal aufhört. Das Erste, was aufhört. Gottes Verheißung ist alles, was Gott uns verheißt. Gottes Fakten ist alles, was Gott uns gegeben hat. Wie findest du jetzt Gottes Fakten im Neuen Testament? Ganz einfach. Wisst ihr, das Tolle beim Neuen Bund ist ja, dass es so einfach ist. Wirklich einfach. Es ist so einfach, dass viele Christen ihn gar nicht wollen, weil sie sagen, das ist mir zu einfach. Das hängt ja alles von Jesus ab. Ich will ja auch was dazu tun. Das ist so wie der Mann, der vor vielen, vielen Jahren auf einer Straße dahin gewandert ist, mit einem schweren Rucksack am Rücken. Und dann kam ein Mann mit seinem Pferd und seinem Pferdewagen vorbei und er blieb stehen und er sagte, willst du nicht mitfahren mit mir, steig auf meinem Wagen und komm doch und fahr mit. Und der Mann, der war schon ganz müde vom Gehen, der schleppte sich hinauf auf diesen Pferdewagen und wie er oben saß auf dem Pferdewagen, dann ritt das Pferd los und nach 5 Minuten sagte der Kutscher und sagte, willst du doch nicht einen schweren Rucksack ablegen? Und der Mann sagte, ich bin dir schon so dankbar, dass du mich genommen hast, ich will nicht noch, dass du die Last des Rucksacks auch tragst. Aber sind wir Christen nicht so? Herr, ich bin dir so dankbar, dass du mich errettet hast. Die restliche Last, die trage ich schon selbst. Es ist vollbracht. Es ist wirklich vollbracht. Gottes Fakten, die erkennen wir, die finden wir in der Bibel durch Schlüsselworte. Nämlich, sie sind niemals in der Zukunft geschrieben, erstens. Niemals. Alles, was in der Zukunft ist, ist eine Verheißung. Ich werde euch 1 Million Euro geben, jeden von euch. Das ist eine Verheißung. Ich werde ausharren, glauben, nicht träge werden. Gottes Fakten sind niemals in der Zukunft geschrieben. Sie sind in der Originalgrammatik im Griechischen entweder Present Continuous Tense. In der fortwährenden Gegenwart. Gibt es eine fortwährende Gegenwart? Ja, oder in die Gegenwart immer weiter, weißt du, so. Wer ist ein Deutschlehrer? Habt ihr keine Deutschlehrer unter euch? Niemand? Du bist Deutschlehrerin, wie sagt man da? Die Gegenwart, die gibt's in Deutsch gar nicht. Aber im Englisch, kennst du das Present Continuous Tense? Das gibt's auf Deutsch gar nicht. Ich habe mir immer gedacht, Deutsch ist so eine wertvolle, reiche Sprache, ist es doch nicht. Die Deutschlehrerin, die Englisch kann, sagt, das gibt's nicht. Okay, die in der Gegenwart ist, die aber immer weiter noch, die in der... Ich esse einen Apfel und ich esse ihn weiter und ich esse ihn weiter und ich esse ihn weiter. Oder sie haben immer diese Worte drinnen, in Christus, in ihm, durch Christus, durch ihn. Wenn du diese Worte findest im Neuen Testament, dann sind das Schlüsselworte, die dir zeigen, was dir gehört, indem du durch Christus es hast, durch das vollbrachte Werk des Kreuzes, indem du es in Christus hast, durch ihn, in ihm. Oder sie sind immer in der Vergangenheit geschrieben. Immer. Wenn etwas in der Vergangenheit geschrieben ist, dann bitte, bitte, bitte mach es nicht zu einer Verheißung Gottes. Denn wenn du einen Gottfakten in eine Verheißung umwandelst in deinem eigenen Herzen, wirst du sie nicht erleben, weil der Gottfakt ist etwas, was dir gehört, das du jetzt nehmen musst im Glauben. Die Bibel spricht viel von Empfangen. Zum Beispiel, ich liebe Jakobus Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1, Vers 5 sagt, wenn aber jemand um Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gerne vielfältig gibt. Er bitte aber im Glauben ohne Zweifel. Und Vers 6 sagt er dann Folgendes. Denn wer zweifelt, der ist wie eine Meereswoge hin und her geworfen wie vom Sturm. Solch ein Mensch glaube nicht, dass er irgendetwas von Gott empfange. Klipp und klar. Wir haben so viele Bibelstellen durch die Brillen des Alten Bundes interpretiert. So viele Bibelstellen. Ich kann mich erinnern, ich habe das gepredigt. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Vers 7 bitte. Solch ein Mensch glaube aber nicht, dass er irgendetwas von Gott empfangen werde. Ich habe das mal gepredigt und dann kam eine junge Dame zu mir und die sagte, Reinhard, du predigst immer vom neuen Bund, du predigst, Gott ist gut, immer gut, nur gut. Aber dann predigst du das, wenn ich ein bisschen Zweifel habe, dann wird Gott etwas von mir enthalten. Denn ich habe darüber gepredigt. Die Bibel sagt, er zweifle nicht, überhaupt nicht. Und ich habe gesagt, du kannst 99,9% Glauben haben, 0,1% Zweifel, du wirst vom Herrn nichts empfangen. Und die Dame kam zu mir und sagte, das ist ein Widerspruch. Wenn Gott gut ist, muss er doch verstehen, dass ein bisschen Zweifel in meinem Herzen ist. Schon interessant, wie wir für alles Gott oder den Teufel die Schuld in die Schuhe schieben. Stimmt's nicht? Wenn was nicht in unserem Leben so passt, ich weiß ja, wie wir das machen. Ich habe das ja auch so gerne lang gemacht. Der Teufel oder Gott, einer von den zwei. Wisst ihr, vor kurzem habe ich eine Aussage gemacht, zu der stehe ich. Absolut stehe ich zu der. Und ich spreche von mir selbst. Absolut von mir selbst. Eine der schwierigsten Dinge im Leben eines jeden Christen ist, den Unglauben im eigenen Herzen zu konfrontieren. Ich stehe dazu. Ich weiß in meinem eigenen Leben, wie es leichter ist, eine Theologie zu suchen, die meinem Herzen Trost bringt, als in den Spiegel zu schauen und sagen, Reinhard, da ist Unglaube in deinem Herzen. Jetzt werde ich sagen, ich faste sehr viel. Ich sage das nicht, um mich zu rühmen. Gott, um keines Willen. Aber ich faste sehr viel. Ich werde euch sagen, warum ich sehr viel faste. Ich schreibe in meinem neuen Buch Leben ohne Begrenzungen, ich glaube, 2 oder 3 Kapitel über Fasten und im neuen Bund. Ich faste nie, um von Gott etwas zu bekommen. Nie. Es ist vollbracht. Ich habe alles, was ich in Christus bereits habe, gehört mir. Ich faste nie, um Gottes Hand zu bewegen. Niemals. Absolut nie. Ich faste immer nur für mich. Gott braucht mein Fasten nicht. Ich brauch's. Ich brauch's. Gott ist nicht ein Gott, der auf mich schaut und sagt, Reinhard, du hast dieses Jahr 365 Tage gegessen. Du kriegst von mir dieses Jahr keine Wunder und keine Zeichen. Nur, dass du es weißt. Mein Gott ist so nicht. Mein Gott hat durch seinen Sohn einen neuen Bund geschaffen, der jetzt von Jesus abhängt und nicht mehr von mir. Ja, Reinhard, warum fastest du dann so viel? Ich werde dir das ganz einfach erklären. Den Unglauben im eigenen Herzen zu konfrontieren, ist sehr schwierig für uns. Sehr, sehr schwierig. Viel lieber eignen wir uns alle möglichen Doktrinen an, um in den Spiegel zu schauen und sagen, Reinhard, da drin sitzt Unglaube. Und der hat keinen Platz in deinem Leben. Aber damit ich den Faden nicht verliere, gehe ich zurück zu Jakobus 1 und dann sage ich euch, warum wir fasten. Jakobus 1 sagt Folgendes in Vers 8, Vers 7. So ein Mensch glaube aber nicht, dass er irgendetwas von Gott empfange. Und diese Dame kam zu mir und sagte, Reinhard, wenn der neue Bund vollkommen ist, wenn Gott so gut ist, wie du immer predigst, dann muss Gott doch Verständnis haben, dass ein kleines bisschen Zweifel in meinem Herz ist, mit dem ich kämpfe. Wie kann er mir da noch etwas vorenthalten? Und ich habe gesagt, schauen wir uns mal diesen Vers an. Du hast diesen Vers so gelesen. Er glaube aber, zweifle nicht, denn ein solcher Mensch denke nicht, dass der Herr ihm irgendetwas gibt. So hast du ihn gelesen. So steht aber nicht. Es steht niemals, dass der Herr etwas vorenthält. Es versteht, dass wir nichts empfangen. Im Griechischen, wenn du das Wort empfangen anschaust, das Wort bedeutet nicht so. Herr, ich empfange. Herr, ich empfange. Niemals. Du kannst dir jedes Wort anschauen. Das Wort bedeutet, es zu nehmen mit beiden Händen. Das ist das griechische Wort von empfangen. Der Gedanke in der Bibel von empfangen ist keine passive Haltung, ist eine aktive Haltung. Wenn wir zweifeln, hat das nichts mit Gott zu tun. Wenn wir zweifeln, ist es so, als ob Gott sagt, schau, das alles gehört dir, das alles gehört dir, das alles gehört dir. Aber unser Zweifel sagt, kann ich es wirklich nehmen? Kann ich es wirklich nehmen? Wir empfangen es nicht aufgrund unseres Zweifels. Gott enthält uns nichts vor. Gott sagt, Reinhard, ich habe es alles auf dein Konto gegeben. Mein Zweifel sagt, kann ich doch aufs Konto geben? Kann ich so frech sein? Kann ich so kühn sein? Kann ich sagen zum Bankbeamten, ich will meine 1 Million Euro jetzt haben, weil die gehört mir? Das kann ich doch nicht tun. Es ist unser Zweifel, der uns hindert, zu nehmen von Gott, zu empfangen. Niemals unser Zweifel bringt Gott dazu, dass Gott sagt, ich gebe dir nichts. Aber so haben wir viele Bibelstellen durch die Brillen des Alten Bundes interpretiert und falsch gelesen. Warum sollen wir fasten? Ist Fasten ein wichtiger Teil des Christenlebens? Absolut! Warum? Matthäus 17 geht Jesus auf den Berg der Verklärung. Könnt ihr mir alle noch gut folgen? Seid ihr müde? Geht das bei euch? Ich will sehr bewusst auf euch eingehen. Ich muss nicht hier so lange reden. Ich kann jederzeit Pause machen. Aber wenn ihr könnt bis 16.30 Uhr, dann ich kann bis 6.30 Uhr in der Früh ohne Pause, wenn ihr wollt. Meine Frau kann euch das bestätigen. Meine Frau wird sagen, ja leider, der kann das wirklich. Matthäus 17, Jesus geht auf den Berg der Verklärung. Als Jesus am Berg der Verklärung ist mit Petrus, Jakobus und Johannes, da spielt sich unten im Tal etwas ab. Ein Mann bringt seinen Jungen zu Jesus, war wahrscheinlich ein Teenager-Junge, auf jeden Fall ein Junge, und er bringt den Jungen zu den Jüngern Jesus und der Mann sagte zu den Jüngern, der Teufel, die Dämonen, die nehmen meinen Jungen und die schmeißen ihn ins Feuer und ins Wasser, um ihn umzubringen. Hilf ihn und treib diesen Dämon aus. Und die Bibel sagt, die Jünger konnten es nicht. Die konnten diesen Dämon nicht austreiben. Jesus kommt runter vom Berg der Verklärung und sieht diesen Tumult, sieht diesen Wirbel. Als er diesen Tumult sah, kam Jesus dahin und sagte, was ist da los? Der Mann sagte, ich brachte mein Kind zu deinen Jüngern, aber sie konnten ihm nicht helfen. Was tat Jesus? Er sofort hatte ihren Unglauben gescholten. Sofort. Oh, ihr ungläubiges Volk, schlag mal auf, Matthäus 17, ich denke, es wird Vers 19 sein. Da traten sie die Jünger zu ihm, als sie allein, vorher noch, tu mal 18 bitte. Und Jesus bedrohte ihn und der Böse, Vers 17, Entschuldigung. Jesus aber antwortete und sprach, oh, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Bringt ihn mir her. Jesus tadelt den Unglauben seiner Jünger. Und dann Vers 18. Und Jesus bedrohte ihn, der böse Geist fuhr aus und der Knabe wurde gesund zur selben Stunde. Und schau den nächsten Vers an. Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren. Klipp und klar. Die Jünger kommen zu Jesus und sagte, warum konnten wir nicht austreiben? Was hat Jesus geantwortet? Er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Eine andere Übersetzung sagt, wegen eures Unglaubens. Frage an euch. War die Frage der Jünger klipp und klar? Ja oder nein? Warum konnten wir es nicht? Ist das eine klare Frage? Klipp und klar. War die Antwort Jesus genauso klipp und klar? Ja, wegen eures Kleinglaubens. Das heißt, Jesus sagt ganz klipp und klar, der Grund, warum ihr ihn nicht austreiben konntet, war, es hat euch an Glauben gefehlt. Das war das Problem. Dann sagt Jesus weiter, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, hebe dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Ist das klipp und klar? Das ist klipp und klar. Schau mal den nächsten Vers an. Als sie aber beieinander waren in Galiläa, sprach Jesus, nein, Vers 21. Ihr habt alle schon zusammen hinaufgegeben, okay. So wird euch nichts unmöglich sein. Die Lutherbibel schneidet diesen Teil heraus. Habt ihr eine andere Übersetzung? Denn in den meisten Urtexten ist das drinnen. Was hast du für eine Bibel, lieber Hartmut? Was sagt Elberfelder Vers 21? Diese Art aber fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Jetzt haben die meisten Christen haben diesen Vers interpretiert durch die Brillen des Alten Bundes. Nämlich, es gibt eine Art von Dämon, die so hochrangig und so stark und so kräftig, dass sie nicht geht, außer durch Fasten und Gebeten. Das hat Jesus aber nicht gesagt. Jesus hat gesagt, euer Unglaube wäre das Problem. Ich habe einen Freund, der spricht 21 Sprachen. Enger Freund von mir, der war Leiter in meiner Gemeinde. Jahrelang sind wir befreundet. Wisst ihr, warum er 21 Sprachen spricht? Er hat früher in Wien gewohnt, war Teil meiner Gemeinde, ja, ist dann nach Israel übersiedelt, jetzt ist er nach Amerika übersiedelt, erst jetzt vor ein paar Monaten. Er hat an der hebräischen Fakultät in Jerusalem gelehrt. Der Grund, warum er so viele Sprachen spricht, er ist Bibelübersetzer. Er übersetzt die Bibel aus dem Originaltext in verschiedenste Sprachen. Als ich ihn einmal gefragt habe, weil er ist Amerikaner, ich habe gesagt, Jim, welche ist denn die beste englische Übersetzung? Da hat er zu mir gesagt, wie soll ich das wissen? Ich lese meine Bibel nur im Urtext. Danke. Sehr ermutigend für mich. Aber wenn ich irgendein Problem habe, sofort eine E-Mail, Jim, hilf mir hier. Denn der Jim, der liest seine Bibel im Urtext. Und wisst ihr, was er mir gesagt hat, war für mich eigentlich schockierend. Er hat gesagt, Reinhard, wir arbeiten, wenn wir eine Bibel übersetzen, da arbeiten wir mit einem Team mit, ich weiß nicht, wie viel Dutzenden Wissenschaftlern zusammen. Und da gibt es Dinge im Urtext, die nicht klar sind, außer sie sind im Zusammenhang zu verstehen, wie auch in unserer Sprache in vielen Worten. Und dann versuchen eben diese Wissenschaftler, die bringen ihre Ansicht, was das gemeint haben könnte, da hinein. Und dann schlagen sich die Wissenschaftler selbst die Köpfe ein. Jim hat mir gesagt, vor kurzem hat er uns einen Text gezeigt, im Alten Testament, er hat uns da seine Abhandlung gegeben, ausgedruckt, hat er gesagt, schau her, es ist so klar für mich, aber die Wissenschaftler, mit denen ich arbeite, die versuchen mir zu widerstehen, weil die haben kein Verständnis von dem, wie Christus wirklich ist. Eigentlich war das für mich schon schockierend. Drum, lest die Bibel ja nie ohne den Heiligen Geist. Denn ohne den Heiligen Geist wirst du viele Dinge nicht verstehen. Den brauchen wir. Auf jeden Fall. Jesus hat ganz klipp und klar das Thema gewechselt. Jesus hat nicht mehr über den Dämon gesprochen. Die Jünger sagten, warum konnten wir nicht austreiben? Die Antwort war klipp und klar, wegen eures Unglaubens. Und dann spricht Jesus vom Senfkornglauben. Er spricht von diesem Glauben, der Berge versetzt. Er sagt weiter, nichts wird dem unmöglich sein, der in diesem Glauben lebt. Das heißt, Jesus hat nicht gesagt, ihr konntet ihn nicht austreiben, wegen eures Unglaubens und weil ihr nicht genug fastet und betet. Das hat Jesus nicht gesagt. Er hat nur gesagt, wegen eures Unglaubens. Und dann macht er weiter und gibt ihnen eine Lehre über den Glauben. Und nachdem er die Lehre über den Glauben und über den Unglauben abschließt, fügt er hinzu, diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Wenn du schaust im Original Griechischen, das Wort Art hat nicht unbedingt etwas mit Art von Dämonen zu tun. Diese Art von Kaffee, die ich heute in der Früh bei Christina getrunken habe, die war außergewöhnlich. Diese Art von Dämon, die ich in Brasilien erlebt habe, die war furchtbar. Diese Art von Suppe, die ich gestern Abend gegessen habe, die war außergewöhnlich. Und ich bin absolut überzeugt davon, vom Kontext und vom Verständnis des Neuen Bundes, dass in Jesus gesprochen hat von der Art, hat er von der Art des Unglaubens gesprochen, die so tief im Herzen der Jünger drin gesessen ist. Was hat Jesus mehr getadelt im Leben der Jünger als Unglauben? Nichts. Diese Jünger hatten einen Charakter, der war furchtbar. Ich bin seit 40 Jahren fast Pastor. Ich möchte euch etwas sagen. Ich hätte mir diese 12 niemals als meine Leiter genommen. Niemals. Stell dir vor, lieber Gerd, wenn dein Michael ständig Geld aus der Kasse stiehlt. Ständig würde der Michael nie machen. Der Michael ist der beste Kassier, den sich jeder Mann nur wünschen könnte. Aber stell dir vor, der stiehlt ständig Geld aus der Kasse und du sagst, nein, den will ich als Kassier haben. Jesus nahm Judas zum Kassier, obwohl er wusste, dass er Geld aus der Kasse stahl. Das würde kein Pastor machen. Petrus nahm sich Jesus als Jünger, der Mann, der ihn abhalten wollte, ans Kreuz zu gehen, was seine Bestimmung war. Die meisten von uns hätten lieber Petrus, der sein Schwert zieht und uns verteidigt, als den Judas, der uns verratet. Aber Jesus wusste, den Judas brauche ich, der bringt mich in meine Bestimmung. Zum Petrus muss ich sagen, Satan, geh hinter mir. Die Jünger, die Jesus sich ausgesucht hat, da war Jakobus und Johannes. Die schicken die Mama. Jesus, wenn du in deinem Reich kommst, einer sitzt rechts und einer sitzt links von dir, gell? Meine Buben sind ganz oben, die müssen die wichtigsten sein in deinem Leben. Dann waren wieder die gleichen Jünger, die sagen, Jesus, das sind welche, die sind nicht für uns, sie sind gegen uns. Weißt du, die haben das Wort nicht angenommen, das wir gepredigt haben. Sollen wir es machen wie Elia? Sollen wir Feuer vom Himmel rufen und sollen wir sie alle umbringen? Und Jesus sagt, nein, ich bin nicht gekommen, um Leute umzubringen, ich bin gekommen, um Leben zu geben. Dann war der Thomas, der gesagt hat, ja, gehen wir alle mit dem Sternmarke, alle, ist eh schon alles vorbei. Ungläubig, Depression, gestritten, Konkurrenzkampf, Charakter furchtbar. Aber wenn du schaust, der Tadel Jesus gab den Jüngern nicht wegen den Charakterproblemen, sondern wegen ihren Unglauben. Das war das größte Problem, das Jesus mit den Jüngern hat. Und wisst ihr, warum ich ständig ein Leben im Fasten und Beten lebe? Denn der Unglaube in meinem Herzen, den wirst du nicht los, außer du bist auf deinen Knien ohne Essen in der Gegenwart deines Herrn. Den wirst du nicht los. Der Unglaube versucht sich in unser Herz zu heften mit aller Kraft, die er hat. Und wenn ich faste und bete, dann tue ich das niemals, um von Herrn irgendetwas zu verlangen. Gott braucht mein Fasten und Gebet nicht. Ich brauche es. Ich brauche diese Zeiten, wo ich mich einsperre, wo ich mich zurückziehe. Ich brauche diese Zeiten, wo mir seine erlebte Gegenwart wichtiger ist als das Essen auf dem Tisch. Ich brauche diese Zeiten, wo ich auf den Knien ringe mit meinem Herrn und sage, Herr, ich hasse den Unglauben in meinem Herzen. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Wo ich sage, Herr, ich will, dass diese Art des Unglaubens, die mich immer wieder davon abhaltet, in dem Übernatürlichen zu leben und in der Kraft und in der Freiheit des neuen Bundes zu leben, ich will diese Unglauben nicht Teil meines Herzens haben. Das will ich nicht. Und wisst ihr, was ich in meinem Leben erlebt und erfahren habe? Je mehr ich in meinem Leben lebe, in dieser Hingabe und Auslieferung an den Herrn des neuen Bundes im Fasten und Beten, desto mehr verschwindet dieser Unglauben aus meinem Herzen. Ich hatte einen jungen Mann, der reiste 6 Wochen mit mir durch Brasilien. Der hat mitgezählt. Der hat in 6 Wochen mehr als 300 Wunder gezählt. Wunder von schöpferischen Wunden, von Knochenteilen nachgewachsen, die gar nicht da waren. Wunder von 10 Zentimeter sind einer Frau binnenhalb 20 Sekunden. 10 Zentimeter Arm gewachsen in 20 Minuten. Vor 3 Wochen war ich in einer Stadt, die heißt Belo Horizonte, in einer Stadt. Und ich hatte einen jungen Mann mit mir. Und da kam ein Mädchen zu mir, 14 Jahre alt, größer als ich, groß, kräftiges Mädchen, ein schwarzes, brasilianisches Mädchen. Und ich stand am Ende zu mir, es war in einer Baptistengemeinde. Ich sagte, Reinhard, bitte bet für mich. Sag ich, was hast du denn für ein Problem? Sie sagt, ich kann meinen Arm nicht verwenden. Der rechte Arm, der hing runter. Sie sagt, ich kann ihn nur so verwenden. Ich habe gesagt, wie lange hast du das schon? Sie hat gesagt, ich wurde so geboren. Bei der Geburt haben die Ärzte einen Fehler gemacht und haben meine Hand kaputt gemacht. Und ich wurde so geboren mit einem kaputten Arm. Es zerriss mir mein Herz vor Mitleid. 14-jähriges Mädchen kann einen Arm nicht verwenden. Und ich war gerade mitten in meiner Zeit des Fastens und Betens. Und ich legte die Hände auf den Kopf. Und der Heilige Geist sagte zu mir, frag sie mal, ob sie dem Arzt vergeben hat. Die konnte sich hier gar nicht erinnern. Das hat ihr die Mutter erzählt. Sie war ja ein Baby. Und ich sagte, schau dir in die Augen. Und ich sagte, mein liebes Kind, hast du den Arzt vergeben, der dir das angetan hat? Sie hat gedacht, daran habe ich ihr gar nie gedacht. Ich habe nie gedacht, dass ich einen Groll gegen ihn habe oder etwas vergeben muss. Ich habe gesagt, das macht dir gar nichts. Der Heilige Geist hat mir das gezeigt. Bitte möchtest du ihm vergeben? Sie sagt, ja, natürlich gern. Sie sprach im Gebet der Vergebung aus, vergab den Arzt, ich legte mir die Hände auf und ich sagte im Namen Jesus Christus, ich befehle diesem Arm jetzt heil zu werden, ich befehle diesem Arm jetzt normal zu funktionieren, ich befehle allem wiederhergestellt zu werden, das gebrochen wurde im Namen Jesus, jetzt! Und ich sagte, heb den Arm auf. Sie schaute mich an mit großen Augen und sie sagte, und heb den Arm hoch und schwang den Arm herum. Ihr Vater brach in Tränen aus, sie brach in Tränen aus. Und dann sagte sie mir, Reinhard, aber weißt du, da gibt's noch ein zweites Problem. Der rechte Arm, der ist um 3 Zentimeter kürzer als der andere. Und ich sag, mach mal so. Und sie machte so und da waren tatsächlich 3 Zentimeter kürzer. Inzwischen war eine Schar von Menschen aus der Gemeinde um sie herum, die sie alle kannten. Und ich sagte im Namen Jesus, ich befehle dem rechten Arm jetzt sofort, diese 3 Zentimeter zu wachsen. Und vor den Augen aller ging der Arm und ich sagte, stopp. Und es stoppte und sie hatte 2 gleich lange Arme. Gunther und Christiane waren in Brasilien. Die haben erlebt, wie Jesus Wunder tut. Freunde, ich sage euch etwas. Und das sage ich in Liebe und Gebrochenheit, selbst in den Spiegel schauend. Es ist unser eigener, stinkender Unglaube in unserem eigenen Herzen, der uns so oft davon abhält, die Gottesfakten in unserem Leben erleben zu lassen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich will ihn nicht in meinem Herz. Ich will ihn nicht. Ich bin bereit, ihn zu konfrontieren. Ich bin bereit, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, egal wie viel ich fasten und beten muss, dich will ich nicht in meinem Leben haben. Denn Christus hat so einen hohen Preis bezahlt. Christus hat so viel gegeben für mich. Christus hat alles geopfert, damit ich in dieser Kraft und in der Herrlichkeit des neuen Bundes leben kann. Christus hat alles gegeben, dass ich die Gottfakten in meinem Leben erleben kann. Und ich stehe heute Abend hier vor euch und ich fühle mich wie der Apostel Paulus, nicht in der Größe, das versteht das nicht falsch, aber ich fühle mich wie der Apostel Paulus, der gesagt, nicht, dass ich es ergriffen hätte, aber eines tue ich, ich vergesse, was da hinten liegt und ich strecke mich aus, nach dem vorne liegt. Und so fühle ich mich heute Abend. Nicht, dass ich es ergriffen hätte, nicht, dass ich der große Glaubensheld wäre, oh Gott, nein. Aber eines tue ich, ich vergesse, was da hinter mir liegt. Ich vergesse den ganzen alten Bund, ich vergesse die Religion, ich vergesse all die Dinge, die mir jahrelang gelehrt wurden. Ich will eines tun, vergesse, was da hinten ist und ich will mich ausstrecken, was da vorne liegt. Vor mir liegt ein Leben in der Fülle, vor mir liegt ein Leben in Herrlichkeit, vor mir liegt ein Leben des Neuen Bundes, vor mir liegt ein Leben, wo ich tausende Menschen zu Jesus Christus führen kann. Das liegt vor mir. Und das liegt vor dir. Vor euch als Gemeinde liegt ein Leben der Fülle. Vor euch als Gemeinde liegt ein Leben des Siegs. Wisst ihr, ich fühle mich so verbunden mit euch. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ihr habt keine Ahnung, wie oft ich in der Nacht wach werde. Und ich kann nicht schlafen, weil ich euch so tief in meinem Herzen trage. Ihr habt keine Ahnung. Als ich gehört habe, liebe Christine, wie du mit dem Ohren gelitten hast, es hat mir so den Schlaf genommen, weil ich dich so sehr liebe. Ich liebe euch als Gemeinde so sehr, ich kann euch das mit Worten nicht sagen. Ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch. Und ich will alles tun, um euch als Gemeinde zu helfen, in dem hineinzukommen, das Gott vor euch gelegt hat. Gott hat mich nicht mit euch verbunden, einfach um ein paar Mal im Jahr vorbeizukommen und eine Predigt zu predigen. Nein, ich weiß, Gott hat mich mit euch verbunden, Herz zu Herz, damit wir gemeinsam das, was vor uns liegt, einnehmen können. Gott hat etwas für uns gemeinsam geplant. Und ich bin ein ganz kleiner Teil diesen Gemeinsamen. Ein ganz, ganz kleines Stückchen darf ich sein. Und ich fühle mich geehrt von meinem Vater im Himmel, dass er mir überhaupt die Erlaubnis gibt, Teil von dem zu sein, was er hier unter euch tut. Ich bin so dankbar und ich fühle mich so geehrt. Aber was mir tief im Herzen brennt, ich will, dass wir gemeinsam das vergessen, was hinter uns liegt. Wisst ihr, was das Starke ist in Paulus im Philipper Kapitel 3, was er hier sagt? Hast du das schon mal darüber nachgedacht? Er sagt, nicht, dass ich es ergriffen habe, aber eins tue ich, und dann nennt er aber 2 Dinge. Ja, Paulus, was ist los mit dir? Bist du jetzt, kannst du nicht mehr zählen? Paulus, du sagst, eins tust du, aber dann nennst du zwei Dinge. Er sagt, eins tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus, nach dem vorne ist. Das sind ja zwei. Oder? Vergessen, was da hinten ist, nach vorne ausstrecken sind zwei. Er sagt aber, eins tue ich. Was meint er damit? Du kannst das vorne nicht einnehmen, wenn du das hinten nicht loslässt. Das ist nur eine Sache. Du kannst niemals in dem, was dir bereits von den Gottesfakten gegeben wurde, das kannst du nicht erleben, wenn du nicht das, was hinter ist, loslässt. Du musst deine Vergangenheit loslassen. Du musst die Niederlagen loslassen. Du musst die Dinge, die du nicht verstehen kannst, loslassen. Du musst die Dinge, die dein Herz betrübt haben, loslassen. Du musst alles, was dir widerfahren ist, was dich so sehr niedergedrückt hat, all diese Erlebnisse, wenn du das loslässt, kannst du dich gleichzeitig nach vorne ausstrecken. Es ist eine Sache, loszulassen und das von vorne einzunehmen. Das sind nicht zwei Sachen. Und ich finde, während ich hier so spreche, ich finde wirklich ein Wort vom Heiligen Geist direkt für euch als Gemeinde. Lasst das Vergangene los und streckt euch nach dem, was vorne ist, aus. Streitet heute über diese Linie und sagt, ich lasse das hinten los und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Vor mir ist die Herrlichkeit, vor mir ist die Kraft, vor mir ist der Sieg, vor mir ist die herrliche Gemeinde, von der Jesus gesprochen hat, die wir sind. Nach dem strecken wir uns aus. Wir gehen hinein in den neuen Bund. Wir nehmen ihn an im Glauben. Wir lernen im nehmenden Glauben zu leben. Und wir lernen in dem zu leben, wofür Christus für uns am Kreuz bezahlt hat. Es ist vollbracht. Wir werden jetzt Pause machen, es ist 16.29 Uhr. In Brasilien ist das ja so, wenn die sagen 16:30, dann kannst du bis 17:30 predigen. Weil wenn die sagen, der Gottesdienst fängt um 16:30 an, dann fängt er auch erst um 16:30 an. Aber ich bin in Deutschland, nicht in Brasilien. Wir werden Pause machen, im zweiten Teil, es geht dann um 17 Uhr weiter, im zweiten Teil werde ich lehren und dann werden wir auch Zeit nehmen, uns wirklich prophetisch, entweder im zweiten oder im dritten Teil, aber wir werden uns mindestens, das verspreche ich euch, mindestens eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, einfach nur prophetisch das fließen zu lassen, okay? Wer übernimmt jetzt das Mikrofon aus meiner Hand? Stehen wir kurz auf, stehen wir bitte alle kurz auf. Leg mal deine Hand auf dein Herz. Ich bin so, Gerd, danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass ich hier sein darf. Danke. Leg eure Hand aufs Herz und machen wir gemeinsam eine Deklaration. Wenn du möchtest, dann sprich doch mir nach. Heiliger Geist, ich liebe dich. Ich brauche dich. Lehre mich, den neuen Bund zu ergreifen. Ich entscheide mich, was hinten ist, loszulassen. Und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Die Fülle des neuen Bundes. Danke, dass du mir dabei hilfst.